altes Wrack auf Land, in das du seine Fahrten schreibt. Und es schreibt zum Zeitvertreib von der Vergangenheit, weil Liebe Zukunft auch nichts anderes bleibt. Ein schmales Hemd mit Sticker, wie es für richtig hält, träumt ich bei mir in eine bessere Welt. Und über einem Guinness klebt etwas junges Blut, Gedanken schwer an einem grünen Land. An der Offenheit der Herzen, die es dort erfahren hat, weil das in ihrem Reiseführer stand. Und vielleicht heißt Leben eher kämpfen. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch ein blöder Vergleich. Und ich hätte auch keinen Schiss, diesen Kampf zu verlieren. Ich hab bloß manchmal Angst, ihn zu führen. Gleisen wird Strandgut eingespült und sehnt sich kaum gelandet wieder fort. Doch wie das vollgesogene Holz auch nur eine Wurzel schlägt, trägt eine Welle zum nächsten Ort. Ein unbeschriebenes Blatt möchte mit ihm tauschen und lauscht doch nur dem Brandungsrauschen. Und sein Grat im Bahngetriebe denkt an sein Kuscheltier, wenn ihn nicht gerade jemand etwas fragt. An dessen grell gefärbtes Haar, das er selber nicht mehr trägt, damit keiner der Kollegen etwas sagt. Und vielleicht heißt Leben eher kämpfen. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch ein blöder Vergleich. Und ich hätte auch keinen Schiss, der Straße, da versucht ein alter Hund, sich im Gewirr der Stimmen zu verlieren. Und je mehr er sich entfernt von allem, was er war, kann er sich im Gedränge amüsieren. Ein Müsli wirft das Wissen, das er für richtig hält, gleich neben dem Papierkorb in die Welt. Und eine Ecke weiter, da steht man im Bild und stört die längste Meeresdunkle Ruhe und singt von geplatzten Träumen, deren Fetzen man auch pflegt und hört sich dabei selber nicht mehr zu. Und vielleicht heißt Leben ja kämpfen, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch ein blöder Vergleich. Und ich hätte auch keinen Schiss, diesen Kampf zu verlieren. Angst, ihn zu führen.